WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. NOMA, das steht für zwei sehr unterschiedliche Dinge. Zum einen ist das der Name eines weltberühmten und sehr, sehr teuren Restaurants in Kopenhagen. Zum anderen der Name einer Krankheit, die durch Hunger- und Mangelernährung ausgelöst wird. Um diese beiden sehr gegensätzlichen Bedeutungen von NOMA geht es in Andreas Liebmanns Hörspiel Wie man NOMA überlebt, um die Welt zwischen Gourmet-Luxus und bitterstem Hunger. Ich bin mit 35 von Zürich nach Kopenhagen gezogen und hörte dort zum ersten Mal von diesem Restaurant NOMA. Zugleich kam mir dieses Buch über den Hunger in die Hand, in dem unter anderem auch die gleichnamige Krankheit beschrieben wurde. Alle meine neuen dänischen Bekanntschaften sprachen vom NOMA-Restaurant als Sehnsuchtsort. Jeder will da einmal gegessen haben, sagten sie. Als ich in der Nähe des Flughafens Kastrup in Kopenhagen dann diesen Anthropologen traf, der nach einer weltweiten Recherche über den Hunger sich darauf freute, endlich im NOMA zu essen, war klar, dass dieses zweideutige Wort ausgelegt werden muss. Als akustisches Gericht. Wie man NOMA überlebt. NOMA ist eine Krankheit, verursacht durch den Hunger. NOMA ist ein Restaurant in Kopenhagen. Ja. Was wir jetzt machen, ist die Operation an diesem kleinen Mädchen. Wir machen jetzt die Operation an diesem kleinen Mädchen. Vor 5 bis 6 Wochen haben wir eine Rekonstruktion der Wange gemacht. Von dem Wangendefekt, den sie hatte, der voll durchgängig war. Und jetzt, also für das, hat man quasi die Lippen noch nicht können, Kontinuität herstellen. Mhm. Und jetzt in dieser Operation heute, ist Ziel, dass man das Mund. Heute ist das Ziel bei der Operation die Normalisierung des Mundes. Und es fehlt ihr fast die Hälfte von der Oberlippe. Es fehlt ihr fast die Hälfte der Oberlippe und auch ein Teil und der Unterlippe. Die Teile, die sie hat, verschieben wir und hängen sie zusammen, sodass ihre Mundwinkel wieder normal sind. Damit sie nachher wieder einen normalen Mund hat in dem Sinn. Und kann sie sprechen? Ja. Ja, sie ist völlig aufgedreht. Ja, sie ist völlig aufgedreht, wie verwandelt. Sie hat zugenommen, ist gewachsen. Sie ist wie eine Pflanze, die man gießt. Sie ist richtig wie eine Pflanze, die man gießt. Und freut sich jetzt auf die Operation. Und sie freut sich auf die OP. Kann reden, sie kann essen. Sie kann sprechen. Sie hat, ihr geht's gut. Sie hat eigentlich kein Problem. Weißt du, wann die OP anfängt? Ich weiß nicht. Bald? Sollen wir was essen? Je ne sais pas. Keine Ahnung. Essen wir oder nicht? Je ne peux pas le dire. Le plus prudent, c'est de prendre un sandwich. Das Beste ist einfach ein Sandwich. Als Koch erschafft man eine Sprache. Man braucht ein Alphabet, um Sätze zu erzeugen. Stell dir vor, diesen jetzigen Moment könnten wir essen und trinken. Die Zutaten sind unser Alphabet. Je mehr Buchstaben wir haben, desto aufregender werden die Romane. Der Magen ist die Schnittstelle des Geistes mit der Materie. Sie laufen in der Nachbarschaft herum und finden Delikatessen zum Essen. Oh Gott, ist das ein Kartoffel? Nein, es ist ein Getränk. White Russian mit Kartoffel. Wir sind Forscher. Erforscher eines essbaren Planeten. Überall liegen ungehobene Schätze. Wir müssen wieder erlernen, zu konsumieren, die Welt zu sehen. Das wird den Zugang der Leute zum Essen verändern. Das beste Restaurant der Welt. Norma! Wir sind aus dem Nichts Götter geworden. Einfach so. Von einem Moment auf den anderen waren wir Helden. Die Leute kamen aus dem fernen Osten, Afrika, Australien, nur bei uns im Norma zu essen. Es gibt natürlich kein bestes Restaurant der Welt. Das wäre so, als wie wenn man sagen würde, was ist die beste Melodie der Welt? Das ist ja völlig absurd. Aber es änderte unser Restaurant für immer. Wir folgen keine Regeln, wir erschaffen die Regeln. Also ich war 8 Jahre Koch an Noma. Und was mich immer so fasziniert hat, ist, dass wir Gerichte machen von dem, was in die Landschaft wächst, in die ich als Kind gespielt habe. So etwas hat es vorher so noch niemals gegeben. Also nicht auf so ein hohes Level. Und ich denke, es würde überall funktionieren. Außerdem, die Leute am Noma, sie sind alle wahnsinnig talentiert, also ohne Ausnahme. Und sie alle arbeiten bis zum Umfallen. Ja. Und dann, wir wurden bestes Restaurant von der Welt. Zuerst ein berühmtes Restaurant und dann ein globales Phänomen. Die Möglichkeiten, sie waren unbegrenzt. Totale Freiheit. Und zugleich, wir haben drauf geschissen. Fuck Silberbesteck. Fuck Foodies. Am Anfang tut es ein bisschen weh und blutet ein bisschen. Wenn du deine Zähne putzt und Vitamine schluckst, passiert nichts. Aber wenn du nichts machst, attackiert die Krankheit nach ein paar Tagen Weichteile im Rachen- und Mundbereich. Es kommen größere Entzündungen, die das Zähneputzen nur verschlimmert. Dann brauchst du Antibiotika. In Zürich, Amsterdam, Berlin oder Kapstadt gibt es das für wenig Geld, aber leider nicht in den abgelegenen Siedlungen in Laos, wo hunderte Kinder mit Löchern im Gesicht herumspazieren. Wenn du keine Antibiotika bekommst, frisst die Krankheit tiefe Löcher in dein Gesicht. Der Kiefer blockiert, Missbildungen. Wenn du richtig Glück hast, stirbst du nicht. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Ziekte Noma folgt das dramaturgische Patron von der griechischen Tragödie. Die Krankheit Noma verläuft nach dem dramaturgischen Muster der griechischen Tragödie. Ihre Logik führt schicksalhaft und konsequent in die Katastrophe. Erster Akt. Blutendes Zahnfleisch und schlechter Mundgeruch. Zweiter Akt. Schwellungen, Gestank, Eiter, Fieber. Dritter Akt. Zersetzung des Gewebes, Haut, Fleisch und Knochen. Kein Weg zurück. Vierter Akt. Nekrose, Blutvergiftung, Tod. Der Tod. Fünfter Akt. Fünfter Akt. Nur für Überlebende. Vegetieren wie ein krankes Haustier. Oder der Deus Ex Machina kommt. Plastische Chirurgie. Plastische Chirurgie. Boquerón, Paraguay. Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und Blauhelmsoldaten auf der Suche nach Noma-Kindern. Die verstecken sich oder werden versteckt. Ihre Gesichter haben mehr Löcher als ein Emmentaler-Kasten. Die Kiefer ist blockiert. Sie können nicht mal kauen, berichtet mir ein Soldat. Im Glücksfall geben ihnen ihre Mutter die Nahrung flüssig von Mund zu Mund. Die meisten kratzen ab. Chirurgen durchsuchen Ställe, Keller, Hinterhöfe. Ab und zu finden sie ein Kind. Es versteckt sein Gesicht mit einem Schal oder mit der nackten Hand. Man weiß, wieder eins. Zerstörte Noma-Wangen, Noma-Nasen, Noma-Kiefer. Monströs ist kein Wort. Man schaut auf einen Kopf und schaut ins Leere. Man schaut ins schiefes Fleisch. Ein Mensch, aber kein Gesicht. Wenn der Mensch vor einem herläuft, erahnt man am Gang eine Persönlichkeit. Man imaginiert ein Gesicht. Aber wenn der Mensch sich umdreht, ist alles weg. Fleischfetzen, Löcher, Zähne in alle Richtungen. Dem Menschen in die Augen zu schauen, traut man sich kaum. Es bräuchte Übung. Aus Amsterdam, Genf, Essen fliegen wohlgenährte Chirurgen für 2 Wochen in die Noma-Zone. Sie bauen ein Operationszelt auf, sammeln Opfer ein, entscheiden, wer operiert werden kann. Schneiden Haut von Armen, Oberschenkeln, Hintern weg und flicken damit die Gesichter der Kinder zusammen, sodass sie aussehen wie expressionistische Kunstwerke. Viele Kinder brauchen nicht eine Operation. Sie brauchen mehrere über Jahre. Eine Chirurgin operiert heute eine 18-Jährige, die sie als 3-Jährige zum ersten Mal unter dem Messer hatte. Heute wird die nur auf der rechten Mundseite vorhandene Oberlippe längs gespalten, deren obere Hälfte wird dann auf die andere Seite umgeschlagen und angenäht. Wenn die Patientin jetzt lächelt, ist das im Gegensatz zu vorher erkennbar. Mit den Augen eines Hungernden schaue ich auf die Welt, sagte mir der Koch. In meiner Vorstellung verwandle ich alles, was ich sehe, in eine Mahlzeit. Ein guter Koch denkt mit dem Magen. Ein UN-Soldat wird von einem wütenden Vater umgebracht. Der Vater glaubt, die westlichen Gesellschaften seien für den Hunger in seiner Familie verantwortlich und auch für die Krankheit seiner Tochter. Durch den Mord am Soldaten verunmöglicht der Vater die Hilfe für sein Kind. Er wird vor Gericht gebracht und verschwindet im Gefängnis. Ein Chirurg aus Südafrika zeigt ein gewisses Verständnis für den Vater. So you understand the food politics. Die Nahrungspolitik unserer hochentwickelten Länder verursachen direkt den Hunger dieser Regionen. Wir sind die Urheber von Noma. Die kleinen Patienten sehen uns als gute Engel. Aber wir lösen hier ein Problem, das es ohne uns gar nicht gäbe. Die Eki, ein Stamm auf der Insel Langdol auf den Philippinen, hat den Ruf, vom Hunger gezeichnet zu sein. Das soziale Leben der Eki ist komplett durch die Erfahrung des Hungers bestimmt. Existenzprinzip Mangel. Man sagt, die Eki seien kalt und man sagt, sie seien hyperindividualistisch. Die Eki leben immer im Mangel. Der Mangel hinterlässt überall seinen Abdruck. Die ausgedörrten Frauen ernähren ihre Kinder bis zum Alter von 3 Jahren. Danach schicken sie sie weg. Die Kinder müssen selber schauen. Die Kinder spannen mit anderen Kindern zusammen, um zu überleben. Alte und Kinder sind der Gesellschaft eine Bürde. Jeder sorgt sich um sein eigenes nacktes Überleben. Sie leben in Panik vor Eindringlingen, denn diese könnten sie um ihr letztes Stückchen Anuk bringen. Eine Art trockenes Brot. Es ist ihr größter Schatz im Haus. Wenn man an einem Eki-Hütchen vorbeigeht, schreien sie dich an, ohne rauszuschauen. Hau ab! Oder bring mir Wasser! Bring mir was zu essen! Wenn du dann ein Stück Brot bringst, reißen sie es dir aus den Händen und verschlingen es sofort. Tijdens meine Studie habe ich ein paar Monate Zeit gehabt, um... Ich hatte die Gelegenheit, die Eki im Rahmen meines Studiums ein paar Monate zu besuchen. Sie sind so an den Mangel gewöhnt, dass sie dauernd Witze über ihre Kaputtheit machen. Wenn sie in den Sand stürzen, weil ihre Beine sie nicht tragen, brechen sie in Gelächter aus. Die Alten werden allein gelassen. Wenn sie erwischt werden, wie sie versuchen, aus einem Becher zu trinken, kommen Verwandten, nehmen den Becher weg und trinken selber. Deswegen verstecken sich alle hinter blickdichten Zäunen. Ein hungerndes Kind kann an einem kurzen Fieber sterben. Wenn Verhungern so normal ist, dann ist der Tod ein so unspektakulärer Teil des Lebens wie das Tässchen Nespresso hier. Man denkt nicht drüber nach. Ich hatte ja gedacht, dass Menschen in Krisenzeiten enger zusammenrücken. Aber wenn die Krise so tief greift, ist Solidarität nicht mehr möglich. Die Holzzäune, die die Eki um ihre Hütten bauen, wirken massiver als die Betonmauern der Gated Communities da draußen. Einmal half ich einer sehr alten Frau, an Essen zu kommen. Da trafen mich die hasserfüllten Blicke anderer Eki. Was ich machte, war moralisch falsch. Sie war sowieso kurz vor dem Tod. Warum also fraß sie Brot, das den Jüngeren moralisch zustand? Die Alte nahm, was ich zu geben hatte. Dann brach sie in Tränen aus. Sie hatte sich gerade daran erinnert, zum ersten Mal seit Jahren, als kleines Mädchen hatte sie keinen Hunger. Und dass die Menschen damals einander beistanden. So if you were to go to Laos and follow the young children around, you would see them. They don't have money, so wenn du nach Laos gehst, sogar die ganz Kleinen wissen ganz genau, welches Gras sie essen können. And even the young children know which of those weeds that are growing they can eat. And they pick a variety of them. Kinder suchen Schnecken, Ameisen, Insekten. They find snails, escargot, right? And they would bring home whatever they were able to find in the local environment. The ants, the insects. They also catch the rats. Sie fangen auch Ratten. Those are really delicious. Ratten sind eine Delikatesse. Auch Fledermäuse, ekelhafte Kreaturen, die wir niemals essen würden. Yeah, creepy things like that that we would say. Oh, I would never eat that. For this you pay in Noma. Im Noma zahlt man für so ein Essen 400 Euro. And for that in Laos you find in the wild. Und in Laos findet man sowas in der Wildnis. Ich muss immer zu etwas essen. Dann stürzt mein Blutzuckerspiegel ab und ich bin unglaublich schlecht gelaunt. Nicht gerade eine gesunde Anlage. Im Noma hatte ich ständig ein Sandwich parat. El Alto, Bolivien. Ich sitze in einem beengten, überfüllten Hütchen und versuche, das gesottene Gehirn von diesem Schaf direkt aus seinem Schädel zu essen, so wie alle anderen hier. Der Schädel ruht mit den Oberkieferzähnen auf dem weißen Teller und das Gehirn dampft. Ich schäme mich, weil ich mich ekle. Ich will der Tatsache ins Auge sehen, dass ich andere Tiere esse, töten, um zu leben. Mein Freund isst mit Genuss. Er ist Spezialist für die Tiwanaku-Kultur. Los Tiwanaku eran más importantes que los Incas. Die Tiwanaku waren wichtiger als die Inkas. Aber sie sind fast unbekannt. Als Pizarro ankam, um hier alles kaputt zu machen, traf er auf die Inkas. Die Tiwanaku waren deren Vorgänger. Die Inkas herrschten hier nur ein paar hundert Jahre, die Tiwanaku über 1000. Du solltest dich nicht mit dem Hunger befassen. Das ist unsere Geschichte, nicht deine. Would you like to eat in the restaurant, Noma? Only if they invited me to a free meal. Ja, als der Freddie Mercury an AIDS gestorben ist, da war ich 20 Jahre alt. Und ja, ich habe mir seine Konzerte am Fernsehen angeschaut. Und ja, wenn ich ihn so auf der Bühne sah, das liebe ich immer noch, ja, mit dem roten Königsmantel, ne, und diese bombastischen Bässe, so E-Gitarren, Beats, so diese Lichtshow, ja, also wirklich so gigantisch. Ja, wenn er singen Champions-Song singt, so dat, also. Also mir hat einer erzählt, dass AIDS der Türöffner für Noma war. Ja. London, Düsseldorf, Detroit, Stockholm. Ja, und jetzt taucht auch vereinzelt im Westen wieder auf. Das Menü. Magen, Reisetagebuch, Hungerlied. Magen. Wenn in einer Kuhherde eine Kuh stirbt, schauen die anderen Kühe nicht hin. Wenn in einer Schafsherde ein Schaf geschlachtet wird, schauen die anderen Schafe nicht hin. Es stirbt ein anderes Schaf, so ist es. Wo ist mein Gras? Liegt einer am Boden, gehe ich weiter. Wenn es passt, tippe ich eine Notfallrufnummer. Wenn ich tags darauf in der Zeitung lese, Passanten sind über einen am Boden sterbenden Obdachlosen hinweggestiegen, verstehe ich. Vielleicht mussten Menschen irgendwo hin. Er war sowieso am Sterben. Ich kann tief trauern über alles, was falsch läuft. Am Ende bleibt die Frage, was soll ich kaufen? Ich kaufe das Falsche. Ich dachte, ich kaufe das Richtige. So ist das immer, weil eben richtig nicht einfach richtig sein kann und falsch nicht einfach falsch. Das System, der Hunger jedenfalls, der Reichtum, die ungleiche Verteilung der Ressourcen und der politischen Mitsprache. Einst hieß es, Getreide zu Treibstoff, CO2-neutral das Klima retten. Alles wird gut. Dann wurde Getreide für Treibstoff überall angebaut, keins mehr für Brot. Essen teurer, Hunger. Biodiesel ist schlecht, obwohl er hätte gut sein sollen. Gerade eben hatte ich gewusst, Biodiesel ist gut. Jetzt lerne ich um und weiß, Biodiesel ist schlecht. Wenn ich als Ministerin Biodiesel jetzt sofort abschaffe, vernichte ich Arbeitsplätze. Biotierhaltung bringt auch Tiere um und Kühe produzieren CO2. Biotreibstoff ist schlecht und Betrüger gibt es überall. Zeitungen schreiben, Bio ist nicht Bio, Bio ist Illusion, wie alle Heilsversprechen. Was wollte ich verbieten? Ich mache weiter. Alles hängt zusammen. Mein Hunger mit dem Gesamtessen, mein Reichtum mit der Gesamtarmut, mein Denken mit der Gesamtignoranz, Wasting, Stunting, Hungersnot, all das machen wir, all das mache ich, weil ich bin wir. Teil des Ganzen, all das wird gemacht. Verstecktes Sterben, Vitaminmangel, Eisenmangel, Zinkmangel, Blindheit, Schwäche, Solidarität, Diebstahl, Handabhacken, Magen, dieser unerträgliche Magen. Kann jemand diesen Magen abschaffen? Noma. Ich bin satt. Ich bedauere, nicht jeder ist satt. Ich will auch in diesem weltweit bekannten Noma-Restaurant essen, Kopenhagen. Das Beste der Welt. Ich muss an mich denken, wie jeder. Sarah Wiener, Betty Bossi, René Rezepi, Jamie Oliver, Marcella Hassan. Sie sagen, kochen, gutes Essen, wichtig. Gaumen, Bildung, Freundschaft, Gesundheit, Leben. Sie machen Kochbücher, Kochkonzepte, Rezeptprozesse, Geschmacksalchemien, Genusslaboratorien. Man sagt, das machen die gut, das ist wichtig. Ich stopfe mir zu viel in den Mund, ich schaufle mir zu viel auf den Teller, ich kaufe zu große Portionen, Ich schmatze und rede beim Essen. Beim Liebemachen rede ich und wenn ich auf große Berge steige, rufe ich immer, wie schön, wie schön. Ja, und ich kann es mir nicht abgewöhnen. Mein Essverhalten zu kontrollieren, fordert mir alles ab. Ich bin das Zentrum meiner Welt, so ist es. Jeder ist das Zentrum seiner Welt, auch der Hungernde. Und weil der Hungernde das Zentrum seiner Welt ist und der Satte das Zentrum seiner Welt ist, ist das kompliziert. Ich habe ewig gebraucht, richtig essen zu lernen. Früher hieß es immer, du isst ekelhaft, du kaust zu groß, du hast einen Vorderbiss. Ich verzichte ungern. Insgeheim mache ich mich über meinen Freund lustig, der eine Spendenkampagne für einen krebskranken, hungernden Jungen in Haiti organisiert. Was soll ich mit einem Jungen auf Haiti? Woher soll ich das nehmen, dieses spezifische Mitgefühl für genau diesen Jungen, genau diese Armut, genau diesen Bauch, diese Haut, genau diese Krankheit? Meine Mutter hat Krebs, das konnte ich verstehen, aber dieser Junge? Mein Freund will sich profilieren. Mit einer Spendenkampagne für einen krebskranken Jungen ist er auf der sicheren Seite. Mit besserem Gewissen kann er gesünder leben, sich auch mal eine Wurst reinstopfen. Er ist der Gute, der Held, der Nette, kriegt Kredit. Im Lebenslauf steht, ich habe mich um einen krebskranken, verhungernden Jungen in Haiti gekümmert. Der lebte dann etwas länger und verhungerte etwas weniger. Ich kümmere mich nicht um einen krebskranken, hungrigen Jungen aus Haiti. Ich bin schlecht und egoistisch und denke nur an mich selbst. Hier lebe ich. Ich kenne keinen aus Haiti. Die eigene kranke Mutter, der ferne krebskranke Junge. Ungerecht, ja. Aber ist es nicht natürlich? Erben ist böse. Wer erbt, studiert und wird reich. Aber meinen Vater habe ich auch geerbt. Und meinen Großvater. Und meine Geschwister. Die Ideen und Sätze meiner Mutter habe ich geerbt. Die Gerichte unseres Kindermädchens, mein Frühstück. Meine ersten Prügel habe ich geerbt, meinen ersten Diebstahl. Wo fängt der eigene Wille an, das eigene Handeln? Aber um den eigenen arthrosegeplagten Vater mit dem grauen Star kümmere ich mich auch nicht richtig. Ich habe zu tun, meine Schwestern haben zu tun und meine Brüder haben zu tun. Die neue Freundin meines Vaters ist müde. Sie bezahlt lieber den externen Pflegedienst. Den externen Pflegedienst gibt es hier, den haben wir auch geerbt. Wir können uns nicht dafür entscheiden, dass es keinen externen Pflegedienst gibt oder dafür, dass es hier Not gäbe. Es gibt hier keine Not. Den Überfluss haben wir hier geerbt. Dieses Erbe kann ich nicht woanders hin überschreiben und ich kann es nicht ausschlagen. Wie soll ich die gute Infrastruktur nach Haiti vererben? Ganz einfach, sagt mein Freund. Geld rüberwachsen lassen. Mach eine Stiftung, mach Grundeinkommen, dann hast du keine Panik mehr. Das eigene Fett kann weg, der eigene Bauch, das Polster, Bankkonto, Immobilie, spezielles Kochbuch, alles kann weg. Es muss etwas getan werden und ich mache das. Weil etwas tun das Gegenteil von Nichtstun ist. Und Nichtstun geht nicht. Also mache ich etwas. Und ich mache es richtig. Warum sollte man dieses noch unberührte Volk oder jene noch nicht entwickelten Menschen eigentlich nicht an den Weltmarkt anschließen? Die Leute haben zwar nicht darum gebeten, man könnte sie in Ruhe lassen. Nichts würde passieren. Aber das hält keiner aus. Nichts passieren geht nicht. Ich schließe jetzt diesen Stamm an den Weltmarkt an. Und zwar so, dass von diesem Stamm nichts mehr übrig bleiben wird, außer ein paar Nachkommen, die in den Kleidern, die ich ihnen verkauft habe, herumlaufen. Dann strecken sie bei der UNO auf und sagen, Entschuldigung, wir wollen aus dem Weltmarkt wieder austreten. Aber das geht nicht. Ist nicht vorgesehen. Wer aus dem Weltmarkt austreten will, kann das nicht tun. In den Weltmarkt tritt man ein, aber nicht aus. Also da war dieser Typ aus Jylland. Er schrieb mir eine Mail. Also er hat geschrieben, sein größter Traum ist, von einem anderen Menschen gegessen zu werden. Er wusste, das war pervers und völlig inakzeptabel, aber seine Sehnsucht war so stark. Er wusste sich nicht zu helfen. Er musste jemanden suchen, um ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Er fragte mich, kennst du irgendeinen Stamm, irgendein Volk irgendwo auf der Welt, das Menschen frisst? Ich sagte nein. Ein Jahr später las ich, dass ein Polizist auf Lesö das ist ein Insel in Dänemark, ist verhaftet worden. Er hatte jemand anders gegessen. Ein Mann, der hatte ihn auf eine Kannibalismus-Plattform im Darknet gefunden. Sie hatten sich getroffen und Liebe gemacht. Der Polizist, er schnitt kleine Fleischstücke von seinem Körper, von seinem Gast. Das Fleisch, es wurde gewürzt, deklassiert mit französischem Wein namens Brutal. Den gibt es übrigens auch im Noma, als ich da war jedenfalls. Der Gast, der schrie, das tut weh, ja, und gleichzeitig machte der dem Polizisten Mut, also mach weiter. Und dann starb er. Der Polizist aß fast alles, alle Teile des Körpers, und es steckte den Rest in den Tiefkühler. Sie hatten alles gefilmt und es gab überhaupt gar keinen Zweifel, dass die ganze Prozedur ganz abgesprochen abgelaufen war. Er wurde dann für den Rest von seinem Leben hinter Gitter gesteckt. Aber bevor er da verschwand, wurde der Polizist von der Presse zitiert. Er sagte, der freie Wille eines Menschen ist das höchste Gut. Mit 20 hatte ich die Kotzfresskrankheit. Unser Dienstmädchen hat immer noch für uns gekocht, da war sie schon 78. Sie hat wirklich gut gekocht. Danach alles in die Toilette gekotzt. Immer wenn meine Schwester mich gefragt hat, was ich da mache, habe ich gewispert, Reinigung, Reinigung. Im Vertrauen habe ich ihr dazu geflüstert, ja, mein Körper ist im Krieg, es geht um Größeres, nicht um mich. Dann habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen, habe gezeichnet und Theorien entwickelt über die Evolution, Kapitalismus, spirituelles Wachstum, warum Autos, warum Handel, Fleisch, Politik, warum Ungerechtigkeit, warum Kochen. Warum nicht leben wie Hasen, Kühe oder wie Hirsche? Dann habe ich einen langen, langen Artikel geschrieben. Den habe ich natürlich nie veröffentlicht. Aber so etwas wie, ich will so leben, dass ich niemanden und nichts verletze, solange ich auf dieser Erde wandle. Lieber will ich sterben, als dass irgendein anderes Geschöpf wegen mir draufgehen muss. Naja. Ich habe die Kontrolle über mich übernommen und mich für die kleinste Unzulänglichkeit bestraft. Ich habe mein Verhalten kritisiert, wenn ich zum Beispiel ein Salatblatt gefoltert habe, wenn ich eine Wasserquelle ausgebeutet habe, die Eier gestohlen von liebenden Hühnern oder spät in der Nacht liegen gebliebene Glieder verschlungen habe von toten Tieren. Andere würden es wohl Magersucht nennen. Ich sage, Weigerung, ein Mensch zu sein. Der größte Genuss war, allein im Badezimmer stehen und mir vorstellen, dass Gott mich anschaut. Also im Jahr 2003, da steckte sich dieser amerikanische Magier in einen so 2 auf 2 Meter hohen Glascontainer. Der wurde hier in der Nähe von der Tower Bridge in London aufgehängt. Man konnte also immer alles sehen. Dann hatte er 44 Tage überhaupt nichts mehr gegessen. Diese Entertainer, David Blaine, das war der erste Hungerkünstler unseres neuen Millennium, kann man sagen. Jeden Tag kamen die Massen, um ihn anzusehen, und manche bauen ein Zelt auf, übernachteten dort. Manche fingen wie er eine Fastenkur an. saßen auf dem Boden unter dem Glascontainer und sie wollten nicht aufhören, bevor auch Blaine zu Ende war. Es gab eine direkte Live-Übertragung ins Netz, wie bei Big Brother. Das Internationale Rote Kreuz baut ein Notfallzelt auf für die Menschen, also falls die beim Fasten nur so kollabierten oder gab eine Gratisberatung für gesunde Ernährung. Aber nach seinem Hungerstand, da war David Blaine wirklich sehr schwach. Also der sprach in ein Mikrofon, was ihm so hingehalten wurde, also mit einer sehr schwachen, zitternden Stimme, und sagte, das war die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Dann brachten sie ihn ins Krankenhaus. ...1942. Hungernde jüdische Ärzte im Warschauer Ghetto führen wissenschaftliche Untersuchungen an hungernden jüdischen Mitbürgern durch. Diese Tätigkeit gibt ihrem Leben ein bisschen Sinn, das sowieso dem Untergang geweiht ist. Ich lese darüber. Es ist das erste Mal, dass ich mit der Idee konfrontiert werde, dass ein Regime Hungersnöte bewusst herbeiführen kann. Im Fall der Nazis war das der Fall. Sie gingen dabei nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen vor. Von Zeit zu Zeit verringerten sie die Menge an Kalorien, die jedem Juden im Ghetto zustand. Ab einem gewissen kritischen Punkt fingen die Juden an zu hungern, sehr einfach zu planen und sehr effektiv. Niemand muss direkt getötet werden. Der Hungerdämon arbeitet immer gewissenhaft, zuverlässiger als jeder Buchhalter. Wo Ursina, die Cousine meiner Mutter, gestorben ist, da war ich gerade 15 etwa, glaube ich. Sie lebte hier in der Ostschweiz, im konservativen, spirituell aber hell leuchtenden Kanton Appenzell. Da ist die Natur so mächtig. Von dieser wundersamen Landschaft, da war die Ursina tief inspiriert. Wir hatten nächtelang Gespräche an Lagerfeuern über Zivilisation oder das Problem der Entfremdung. Oh, ich war fasziniert von ihr. Sie entschied sich dann für einen radikalen Schritt. Fortan würde sie sich nur noch von Licht ernähren. Sie hat mir auch über diese wohl berühmte australische Dame erzählt, die ich natürlich nicht gekannt habe. Diese Frau hatte behauptet, dass sie eine Methode kennen würde mit einem 21-Tage-Kurs. Da könne man endlich auf das Essen von Materie verzichten. Zu Hause hatte sie ein paar Filmspulen und hat mir Filmaufnahmen gezeigt, in denen bewiesen wurde, dass Lichternährung eine alte, fernöstliche Technik zur Reinigung des Geistes ist. Viele Menschen auf der Welt würden das praktizieren und nichts, überhaupt gar nichts essen. Ich habe sie gefragt, warum denn nicht jeder diese Technik lernt, vor allem in der dritten Welt. Darauf meinte sie, dass diese Technik der Lichternährung eine lebenslange Hingabe erfordere und dass man sie nicht kaufen kann, wie ein Sandwich in der Migros. Dann begann sie mit ihrem Lichtnahrungsprogramm. Ich bin so glücklich, hat sie da gesagt. 40 Tage später war sie dann tot. Ja, mein Patenonkel, der hat mich eingeladen in dieses Restaurant. Borolac heißt das, gibt es immer noch, zum Frühstück. Und damals war dieses Borolac, das war wirklich das größte Restaurant in Zürich, das wichtigste. Da wollten alle hin und essen. Und mein Götti, der hat in einer Bank gearbeitet. Und in den 80ern, oder, war es halt so, die Banker, das waren wirklich respektierte Persönlichkeiten, weißt du. Umgeben von Geheimnissen aus aller Welt, oder? Ja, ich war 7. Und das Borolac, das war weiß, gold und silbrig. Alles irgendwo in der Mitte der Stadt versteckt, wie so ein verwunschener Königspalast. Also werden wir so zum Frühstücksraum gebracht und der Teppich schluckt an die Geräusche und wir setzen uns hin und es gibt vielleicht so 6 Tische im Raum, es ist ganz ein kleiner Raum. Und mein Götti hat dann so gesagt zu mir so, ja, iss so halt, was du willst und nimm doch dieses Petit-Petit-Déjeuner. Gut, da kommt dann ein Rührei, so groß wie ein 5-Franken-Stück, bisschen Petersilie drauf, Meerrettich und Weißbrot. Mein Götti so, hat sich auch so benommen, so als wäre so ein spanischer Eroberer. Hat dann Rauchlachs bestellt und Salat und Würstchen und Schrimps und eine kubanische Zigarre. Wir saßen halt so da wie so in einem Aztekenpalast, oder? Tief drin in einer so einer geheimen, heiligen Kammer. Weißt du, genau wie bis im Spielberg-Film, die Goonies, habe ich damals viel geschaut. Ja, nach dem Frühstück gab es dann ein Dessert. Und zwar kam dann ein Eis. Das war serviert mit so einem Goldblättchen. Und ich, und er so, ja, komm jetzt da los, iss, oder? Also das war der erste und einzige Moment meines Lebens, in dem ich reines Gold gegessen habe. Das schmolz auf meiner Zunge. Ja, hatte gar keinen Geschmack. Wo ist nochmals dieses Noma? Versteckt in irgendeinem Stadtentwicklungsgebiet. Wenn ihr sie sieht, down hier. Hier entlang. Flüstert eine Stimme. Eine unscheinbare Tür öffnet sich. Der russische Kellner nimmt mir die Jacke ab. Meine Freunde warten an der Bar. I couldn't find the Noma restaurant. Als sie aufstehen, erscheinen 7 Kellner und einige Köche, begrüßen uns und weisen uns die Tische. Sehr klein, dieser Ort. Keine Musik im Restaurant. Ein paar dürre Äste von einem Dünenbusch zur Deko. Jahreszeit Winter. Meine Freunde benehmen sich wie in einer Kirche. Stummes Lächeln, hohe Erwartung. Erster Gang. Ingrid Mary and Herbs. Ingrid Marie und Kräuter. Eisenkrautblätter liegen auf einem Häufchen Eisbällchen. Zweites Gericht. Beef Tartar and Ants. Rinder Tartar und Ameisen. Das rohe Tartar schmeckt wie gesalzene Erdbeeren. Die Ameisen perlen wie Champagner. We tested a lot of different ants. Wir haben verschiedene Ameisenarten getestet. Die Waldameisen sind die besten. Damit sie frisch und schmackhaft bleiben, müssen sie schockgefroren werden. Null Würze. So schmecken sie von sich aus. Rentiermoos und Steinpilze. Serviert auf einer Schieferplatte. Das Moos ist trocken und knusprig. Caramelized Milk and Monkfish Liver. And now, white cabbage and some fire. Du machst was Erfolgreiches und alle kopieren es. Hat geklappt mit dem nordischen Essen. Ist jetzt Mainstream. Na, das kotzt mich an. Mit der Ernährung hat das nichts mehr zu tun. Jetzt ist das Noma ja umgezogen. Neues Konzept. Der Druck ist sicher 10-mal höher, als ich dabei war. Weißkohl und Samphire. Genießen Sie. Und der nächste Level war dann was Eigenes. In mein eigenes Restaurant verarbeiten wir so Fischköpfe, Gebärmütter von Kühen, Gehirne. Alles, was sonst in den Müll landet. Aber nicht wegen der Ideologie, dass man aus Abfällen was Essbares macht, sondern weil ich will immer besser werden. Was Neues finden. Ich gehe aufs Klo. Als ich zurückkomme, wird mir mein Stuhl sanft unter den Arsch geschoben. Ich merke es nicht mal. Eine Gabel fällt runter. Sofort wird sie aufgehoben von jemandem, den man vorher nicht bemerkt hat. Hast du eine Frage, wird sie sofort beantwortet. Machst du einen Witz, bekommst du einen sehr guten Witz zurück. Der russische Kellner kommt regelmäßig zu uns. Die anderen Gesichter, Kellner und Köche, tauchen auf und verschwinden, man versteht nicht wie. Sie erscheinen hinter dir, hinter deinen Freunden, an anderen Tischen, sprechen mit den Gästen, verschwinden. Ein schwebendes Auf- und Abtauchen von Geschmäckern, Körpern, Farben. Im Noma zu kochen, das ist was für Eliten. Da kocht man nicht einfach mal so mit. Vorher war ich in London, Kapstadt, in Singapur. Und da kochte ich wie ein Soldat. Kein Prise Salz in den Topf ohne Befehl von oben. Für die Arbeit am Noma war das der perfekte Hintergrund. Der Chef gab uns eine Menge Freiheiten auf Basis von dieser totalen Disziplin. Es gibt 15 Gänge. Fast alles roh. Ich schmecke nordische Erde irgendwie. Auf der Toilette begegne ich einem Banker aus Irland. Er sagt, er sei enttäuscht und gar nicht satt. Und weißt du, man bekommt hier grönländischen Fisch. Das ist in Kopenhagen etwa so lokal wie neapolitanische Gudie in Oslo. Du warst noch nie bei einer Operation? Doch, letzte Woche. Aber das war nicht Noma. Das war eine Erfahrung. Ich habe Angst zu verlieren. Es wäre alles ganz einfach. Aufhören mit der Spekulation auf Nahrungsmittel, mit Landgrabbing, Biodiesel, Wasserverkauf. Wir brauchen Landgrabbing. Wir müssen die Zukunft sichern. Landgrabbing? Ganz einfach. Reiche Firmen aus dem Norden kaufen billiges Land für gutes Geld von gutgläubigen Farmern oder gutgläubigen oder gleichgültigen Regierungen in Ländern aus dem Süden. Ein Gebiet, so groß wie Dänemark, kann man im Süden für das Monatseinkommen eines mittleren Managers aus dem Norden kaufen. Ganz legal. Und das ist für den Bauern oder die Regierung, die dieses Land verkaufen, scheinbar ein gutes Geschäft. Die Regierung glaubt vielleicht sogar oder erzählt, dass das auch Arbeitsplätze bringt für die Leute, die auf diesem Gebiet leben. Aber die Firma, die das Gebiet für ein mittleres Manager-Monatsgehalt gekauft hat, hat so hochtechnisierte Abläufe, dass es keine Menschen braucht, um das Land zu bewirtschaften. Die Menschen, die bisher auf diesem Land als selbstversorgende Bauern gelebt haben, können sehen, wo sie bleiben. Armut, Hunger, Krankheit, Tod. Simpel. Kann jeder verstehen. Darüber kann man Kinderbücher schreiben. Aber ich jetzt, als Norden? Ich muss andere zwingen, so zu leben, wie sie nie leben wollten. Damit ich weiter so leben kann, wie ich es nun einmal gewohnt bin. Weil ich gelernt habe, dass es nur so geht. Weil ich nichts anderes kenne. Sonst müsste ich aufhören, so zu leben, wie ich immer gelebt habe, wie ich es gewohnt bin, wie ich es nicht anders kenne. Und es wäre anders als bisher. Ob es besser wäre oder schlechter, das kann ich nicht wissen, weil ich es nicht ausprobieren will, weil ich glaube, ich kann es nicht ausprobieren, weil ich glaube, es gefährdet mich, weil ich Todesangst habe. Und deshalb bleibe ich lieber dabei und mache es weiter wie vorher. Könnte man die Erde kneten, auseinanderschneiden, umbauen, alles wäre einfach. Das Ding in den Mixer, einmal umrühren, fertig. Wie man Noma überlebt, von Andreas Liebmann. Es sprachen Maria Ammann, Dmitri Alexandrov, Patrick Balaraj-Yogarajan, Daniel Berger, Ruben Brinkmann, Sean McDonough, Therese Dürrenberger, Jens Klug, Carlos Lobo, Astrid Meierfeld, Michael Müller, William Rust Jr., Aurélie Tippo. Sowie Brigitte Pité-Cueno, Eva Rüegg, Leila Struhr. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz: Leila Margareta Jafarian und Christine Stühlen. Musik: Matthias Meppeling. Regie: Andreas Liebmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Jan Buck.